nein. Mir geht es einfach nicht gut, wenn ich das sehe, was passiert. Es schlägt mir aufs Gemüt, fühl mich wie paralysiert. Sie machen vor nichts mehr halt. Man sieht die Folgen, die schon welt sind. Trotzdem werden die kapitalistisch drauf verzichten zu vernichten, weil es einfach kein Geld bringt. Es ist nicht vertretbar, da sind plötzlich jeder einem Weg, Mann. Ich trete in die Pedale oder stell mich auf mein Skateboard. Lebe mein Leben, doch denke, es gibt mehr. Werde mir bewusst über das, was wird. Schalte den Fernseher aus, doch dafür in mein Hirn. Schreibe diese Zeit in der Hoffnung, dass sie irgendwann jemand hört. Yeah. Es gibt so viele Sachen, die man unbedingt sagen muss. Dieser Track ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Also hör zu, lern und wach auf. Es wird Zeit, dass wir aufwachen. Es wird Zeit, dass was passiert. Da ist doch mehr als nur die Hoffnung. Lass uns die Welt mobilisieren. Kommt und reicht mal eure Hände. Kommt und leicht mal euer Ohr. Keine Sekunde mehr verschwendet. Wir haben noch so verdammt viel vor. Bis zur heutigen Zeit ist schon viel passiert. Das Bewusstsein wurde eindeutig vom Staat manipuliert. Ganze Generation lieben verkehrt, Mann. Heute tragen wir die Folgen ihrer Fehler. Wir müssen lernen zu sehen, also wacht auf. Die Realität beschädigt, halten Scheiß mit meiner Schlaf. Träume vergehen, macht man die Augen auf. Doch die Frage bleibt, ob man sich das auch traut. Mittlerweile ist es so, dass uns das bis eine Schwäche und einen Mut, um das zu ändern, was uns täglich quält. Im Grunde liegt's am Verständnis. Die meisten haben keine Lust. Die Realität macht uns Angst. Darüber sind wir uns auch bewusst. Ja, es gibt so viele Sachen auf dieser Welt. Wir wissen, sie kann grausam sein. Aber tief in uns wissen wir sind Menschen. Und wir behalten unsere Würde und Menschlichkeit. Es wird Zeit, dass wir aufwachen. Es wird Zeit, dass was passiert. Da ist doch mehr als nur die Hoffnung. Lass uns die Welt mobilisieren. Kommt und reicht mal eure Hände. Kommt und leicht mal euer Ohr. Keine Sekunde mehr verschwendet. Wir haben noch so verdammt viel vor. Oh nein, hier geht's nicht um Religion. Oh nein, hier geht's nicht um eine Vision. Oh nein, hier geht es um was anderes. Um die nackte Wahrheit, die uns Menschen belastet. Im Grunde steht doch jeder alleine. Selbst so von Egoismus macht es Freunde zu Feinden. Es wird Zeit für Optimismus, es wird Zeit, dass wir's begreifen. Denn gar nichts wird sich ändern, wenn wir nicht dazu bereit sind. Sieh selbst in unserer Hand. Wir können diese ganze Welt verändern. Zu dem Besseren, was ist unsere Zukunft? Wir entscheiden. Es wird Zeit, dass wir aufwachen. Es wird Zeit, dass was passiert. Da ist doch mehr als nur die Hoffnung. Lass uns die Welt mobilisieren. Kommt und reicht mal eure Hände. Kommt und leicht mal euer Ohr. Keine Sekunde mehr verschwendet. Wir haben noch so verdammt viel vor. Ich seh die Wahrheit, die schon lange im TV. Ich seh die Wahrheit, die hat schon lange Hype. Ich seh die Wahrheit, wir leben alle nur ein Traum. Und wenn die Blase platzt, lachen wir alle aus.